Kapitel 96. Franz fährt mit dem Taxi zurück ins Hofbräuhaus. Er setzt sich an einen Tisch mit Afrikanern. Die Afrikaner kommen aus Namibia. Sie können so viel Bier trinken wie die Bayern. Franz fragt: Warum können sie so viel Bier trinken? Die Afrikaner antworten: Wir haben in Namibia auch Biergärten. Namibia war eine deutsche Kolonie. Kapitel 97. Plötzlich denkt Franz wieder an Maria. Er hat Tränen in den Augen. Er denkt: Franz, du bist ein Idiot. Franz nimmt sein Handy. Er ruft Maria an. Kapitel 98. Ja, bitte? Ich bin es. Maria sagt nichts. Maria sagt nichts. Maria, hast du einen neuen Freund? Was interessiert dich das? Bitte, sag es mir. Ich war mit Josef tanzen. Franz sagt nichts. Er schluckt. Dann sagt Franz: Maria, deine Arme sind die schönsten Arme auf der Welt. Du Idiot, schreit Maria und legt auf. Kapitel 99. Am nächsten Morgen geht Franz zu einer Autovermietung. Für Franz ist ein Auto reserviert. Das Auto ist ein Audi Cabrio. Total in Weiß. Mit goldenen Sitzen. Franz schiebt eine CD mit Softrock in den CD-Player. Dann fährt er nach Hohenfeld. Kapitel 100. Franz fährt zu Marias Haus. Maria macht die Tür auf. Sie sieht Franz und möchte die Tür sofort wieder zumachen. Franz sagt: Maria, bitte, ich muss mit dir sprechen. Maria sagt: So, warum? Maria, liebst du Josef? Das ist nicht dein Problem. Doch, sagt Franz, ich möchte zu dir zurückkommen.